wie groß auch die Wirren es gewesen sind, die wir auf den einzelnen Lebensgebieten im Jahr 1933 vorfanden, so wurden sie doch noch weit übertroffen von dem Verfall der deutschen Wirtschaft. Dies war auch jene Seite des deutschen Zusammenbruchs, die der breiten Masse unseres Volkes am deutlichsten, weil unmittelbarsten zum Bewusstsein kam. Der sachliche Zustand ist Ihnen und wohl auch dem ganzen deutschen Volk noch in Erinnerung. Wir fanden als Dokument dieser Katastrophe vor allem zwei Erscheinungen. Erstens über 6 Millionen Erwerbslose, zweitens ein ersichtlich zum Untergang bestimmter Bauernstand. Die Gesamtfläche des damals bereits vor der Zwangsversteigerung stehenden deutschen landwirtschaftlichen Güter umfasste einen Umfang, der etwas größer war als das Land Thüringen. Endlich konnte es nicht verwunderlich sein, dass bei einer so allgemeinen Herabsetzung der Produktion einerseits und der Kaufkraft andererseits auch die breite Masse unseres Mittelstandes in kurzem dem Zusammenbruch und damit der Vernichtung anheimfallen musste. Wie schwer diese Seite der deutschen Not damals empfunden wurde, können wir noch nachträglich daraus ermessen, dass sich mir gerade zur Behebung der Arbeitslosigkeit sowie zur Behinderung einer weiteren Vernichtung des deutschen Bauerntums die bekannte Zeit der 4 Jahre ausgebeten hatte. Ich darf weiter hier feststellen, dass der Nationalsozialismus im Jahr 1933 nicht in irgendeine erfolgversprechende Handlung anderer eingegriffen hatte, sondern dass die Partei mit der Führung des Reiches erst in dem Augenblick beauftragt wurde, als auch die letzte Möglichkeit einer anderen Rettung als gescheitert angesehen werden musste. Als insbesondere alle Versuche einer Behebung der wirtschaftlichen Not sich als Fehlschläge erwiesen hatten. Wenn ich heute nach 4 Jahren vor das Angesicht des deutschen Volkes trete und auch vor Ihnen selbst, meine Abgeordneten, Männer des Deutschen Reichstags, Rechenschaft ablege, dann werden Sie mir und der nationalsozialistischen Regierung nicht die Bestätigung versagen, dass ich mein damaliges Versprechen eingelöst habe. Dies war kein leichtes Unterfangen. Ich spreche nichts Unbekanntes aus, wenn ich hier die Feststellung treffe, dass gerade die sogenannten Fachleute damals an eine solche mögliche Rettung nicht mehr glaubten. Wie ich dazu kam, angesichts dieser furchtbaren, wie schon betont, gerade für Fachleute aussichtslosen Lage, dennoch an die deutsche Wiederauferstehung und besonders an die wirtschaftliche Gesundung zu glauben, liegt in zweierlei Begründung. Erstens, ich habe immer nur Mitleid empfunden mit jenen aufgeregten Menschen, die bei jeder schwierigen Lage sofort vom Zusammenbruch eines Volkes reden. Was heißt Zusammenbruch? Das deutsche Volk hat schon vor der Zeit gelebt, da es uns geschichtlich sichtbar zum Bewusstsein kommt. Allein wenn wir diese seine früheren Schicksale gänzlich unberücksichtigt lassen, so steht das Folgendes fest, dass seit diesen nunmehr rund 2000 Jahren über jenen Teil der Menschheit, den wir heute als deutsches Volk bezeichnen, unsagbare Katastrophen und unsagbares Leid öfter als einmal gekommen sind. Hungersnöte, Kriege, Pestilenz haben in unserem Volk schaurige Einkehr gehalten und eine furchtbare Ernte gemäht. Muss man nicht einen unbändigen Glauben an die Lebenskraft einer Nation besitzen, wenn man sich überlegt, dass erst vor wenigen Jahrhunderten in einem 30-jährigen Krieg von über 18 Millionen Menschen unser deutsches Volk auf nicht einmal mehr 4 Millionen zusammenschmolz? Wenn wir bedenken, dass dieses früher so blühende Land damals ausgeplündert, zerrissen und verelendet war, dass seine Städte niedergebrannt, seine Ortschaften und Dörfer verwüstet, die Felder unbebaut und verödet waren. Und wenige Jahrzehnte später begann unser Volk wieder zu wachsen. Die Städte füllten sich mit neuem Leben, die Äcker wurden wieder gepflügt und in gewaltigem Rhythmus erklang das Lied einer Arbeit, die uns eine neue Existenz und damit neues Leben gab. Verfolgen wir doch einmal den uns nur bekannten Teil des Lebensweges unseres Volkes aus grauer Vorzeit bis heute. Und ermessen wir dann die ganze Lächerlichkeit Das Gedus jener blassen Schwätzer, die, wenn irgendwo in der Welt ein Stück Papier eine Abwertung erfährt, sofort zum Zusammenbruch der Wirtschaft und damit wohl auch vom Zusammenbruch des menschlichen Lebens reden. Deutschland und das deutsche Volk sind schon sehr schwerer Katastrophen Herr geworden. Freilich, ich gebe es zu, es waren immer Männer notwendig, um die dann erforderlichen Maßnahmen zu treffen und sie ohne Rücksicht auf Verneinung oder Besserwisser durchzusetzen. Ein Haufen parlamentarischer Angsthasen eignet sich allerdings schlecht zur Führung eines Volkes aus Lohn. Festen Glauben und die heiligste Überzeugung, dass die Überwindung der deutschen Wirtschaftskatastrophe in dem Augenblick gelingen wird, in dem man an die Unvergänglichkeit eines Volkes glaubt und der Wirtschaft die Rolle als Dienerin am Leben des Volkes zuweist, die ihr gebührt. Und zweitens, ich war kein Wirtschaftler. Das heißt vor allem, ich bin in meinem Leben noch niemals Theoretiker gewesen. Ich habe aber leider gefunden, dass die schlimmsten Theoretiker sich immer gerade dort eingenistet haben, wo die Theorie gar nichts und das praktische Leben alles ist. Es ist selbstverständlich, dass ich auch im wirtschaftlichen Leben im Laufe der Zeit nicht nur bestimmte Erfahrungsgrundsätze ergeben haben, sondern auch bestimmte zweckmäßige Methoden. Allein alle Methoden sind zeitgebunden. Aus Methoden Dogmen machen wollen, heißt der menschlichen Fähigkeit und Arbeitskraft jene elastische Möglichkeit nehmen, die sie allein in die Lage setzt, wechselnden Anforderungen mit wechselnden Mitteln entgegenzutreten und ihrer so Herr zu werden. Der Versuch, aus wirtschaftlichen Methoden ein Dogma zu formulieren, wurde von vielen mit jener gründlichen Emsigkeit, die den deutschen Wissenschaftler nun einmal auszeichnet, betrieben und als Nationalökonomie zum Lehrfach erhoben. Und nur nach den Feststellungen dieser Nationalökonomie war Deutschland ohne Zweifel verloren. Es liegt im Wesen dabei aller Dogmatiker, sich auf das Schärfste zu verwahren gegen ein neues Dogma, das heißt, eine neue Erkenntnis, die dann als Theorie abgetan wird. Seit 18 Jahren können wir das köstliche Schauspiel erleben, dass unsere wirtschaftlichen Dogmatiker in der Praxis auf fast allen Gebieten des Lebens widerlegt worden sind. Allein nichtsdestoweniger die praktischen Überwinder des wirtschaftlichen Zusammenbruchs als Vertreter ihnen fremder und daher falscher Theorien ablehnen und verdammen. Sie kennen ja den bekannten Fall, in dem ein Kranker seinem Arzt begegnet, der ihm 10 Jahre vorher nur mehr für 6 Monate das Leben zusagte. Und der nun seinem Erstaunen über die trotzdem durch einen anderen Arzt erfolgte Heilung nur dadurch Ausdruck verleihen konnte, dass er diese unter solchen Umständen als eine sichere Fehlbehandlung erklärte. Meine Abgeordneten, die deutsche Wirtschaftspolitik, die der Nationalsozialismus im Jahr 1933 einleitete, geht auf einige grundsätzliche Erwägungen zurück. In den Beziehungen zwischen Wirtschaft und Volk gibt es nur etwas Unveränderliches. Und dies ist das Volk. Wirtschaftsbetätigung aber ist kein Dogma und wird nie ein solches sein. Es gibt keine Wirtschaftsauffassung oder Wirtschaftsansicht, die irgendwie Anspruch auf eine Heiligkeit erheben könnten. Entscheidend ist der Wille, der Wirtschaft stets die dienende Rolle dem Volke gegenüber zuzuweisen und dem Kapital die dienende Rolle gegenüber der Wirtschaft. Der Nationalsozialismus ist, wie wir wissen, der schärfste Gegner der liberalistischen Auffassung, dass die Wirtschaft für das Kapital da sei und das Volk für die Wirtschaft. Wir waren daher auch vom ersten Tag an entschlossen, mit dem Trugschluss zu brechen, dass etwa die Wirtschaft dem Staat ein ungebundenes, unkontrollierbares und unbeaufsichtigtes Eigenleben führen könnte. Eine freie, das heißt eine ausschließlich sich selbst überlassene Wirtschaft, kann es heute nicht mehr geben. Nicht nur, dass das etwa politisch untragbar wäre, nein, auch wirtschaftlich würden unmögliche Zustände die Folgen sein. So wie Millionen einzelne Menschen ihre Arbeit nicht nach ihren eigenen Auffassungen und Bedürfnissen einteilen oder ausüben können, so kann auch die gesamte Wirtschaft nicht nach eigenen Auffassungen oder im Dienste nur eigensüchtiger Interessen tätig sein. Denn sie ist auch nicht in der Lage, die Konsequenzen eines Fehlschlages heute noch irgendwie selbst zu tragen. Die moderne Wirtschaftsentwicklung konzentriert ungeheure Arbeitermassen auf bestimmte Erwerbszweige und in bestimmte Gebiete. Neuerfindungen oder der Verlust der Absatzmärkte können mit einem Schlage ganze Industrien zum Erliegen bringen. Der Unternehmer kann ja vielleicht die Tore seiner Fabriken schließen. Er wird möglicherweise versuchen, seinem Tätigkeitsdrang ein neues Feld zu öffnen. Er wird auch zumeist nicht ohne weiteres zugrunde gehen. Und außerdem, es handelt sich hier nur um wenige Einzelwesen. Diesen gegenüber aber stehen Hunderttausende Arbeiter mit ihren Weibern und mit ihren Kindern. Wer nimmt sich ihrer an? Und wer sorgt für sie? Die Volksgemeinschaft. Jawohl, sie muss es tun. Allein es geht dann nicht an, der Volksgemeinschaft nur die Verantwortung für die Katastrophen der Wirtschaft aufzubürden, ohne den Einfluss und die Verantwortung für jenen Einsatz und für jene Überwachung der Wirtschaft, die Katastrophe zu vermeiden geeignet sind. Meine Abgeordneten, als die deutsche Wirtschaft im Jahr 1932-33 endgültig zum Erliegen zu kommen schien, da wurde mir mehr noch als in früheren Jahren Folgendes klar. Die Rettung unseres Volkes ist nicht ein Problem der Finanzen, sondern ausschließlich ein Problem der Verwendung und des Einsatzes unserer vorhandenen Arbeitskraft einerseits und der Ausnutzung des vorhandenen Bodens und der Bodenschätze andererseits. Es ist dies damit zuallererst ein Organisationsproblem. Es handelt sich daher auch nicht um Phrasen wie zum Beispiel Freiheit der Wirtschaft, sondern es handelt sich darum, durch alle vorhandenen Maßnahmen der Arbeitskraft die Möglichkeit einer Produktion und damit produktiven Betätigung zu geben. Solange die Wirtschaft, das heißt die Gesamtsumme der einzelnen Unternehmer, in diesem Falle, dies aus eigenem Fertigbringen, ist es gut. Wenn sie dies aber nicht mehr können, dann ist die Volksgemeinschaft, das heißt in diesem Falle der Staat, verpflichtet, ihrerseits für den Einsatz der vorhandenen Arbeitskräfte zum Zweck einer nützlichen Produktion Sorge zu tragen, beziehungsweise die dazu nötigen Maßnahmen zu treffen. Und hier kann der Staat alles tun, nur etwas nicht, nämlich, wie dies der Fall war, über 12.000 Millionen Arbeitsstunden Jahr für Jahr einfach verloren gehen lassen. Denn die Volksgemeinschaft lebt nicht von dem fiktiven Wert des Geldes, von der realen Produktion, die dem Geld erst seinen Wert verleiht. Diese Produktion ist die erste Deckung einer Währung und nicht eine Bank oder ein Tresor voll Gold. Und wenn ich diese Produktion steigere, erhöhe ich das Einkommen meiner Mitbürger wirklich. Und indem ich sie senke, vermindere ich das Einkommen, ganz gleich, welche Löhne ausbezahlt werden. Und meine Abgeordneten, wir haben in diesen 4 Jahren die deutsche Produktion auf allen Gebieten außerordentlich erhöht. und die Steigerung dieser Produktion kommt den deutschen Menschen in ihrer Gesamtheit zugute. Denn wenn heute zum Beispiel unzählige Millionen Tonnen Kohle mehr gefordert werden, dann dienen sie nicht etwa dazu, um ein paar Millionären die Zimmer meinetwegen auf ein paar tausend Grad zu erhitzen, sondern um Millionen deutscher Volksgenossen die auf sie treffende Quote erhöhen zu können. So hat die nationalsozialistische Revolution durch den Einsatz einer früher brach liegenden Millionenmasse deutscher Arbeitskraft eine so gigantische Steigerung der deutschen Produktion erreicht, dass der Erhöhung unseres allgemeinen Nationaleinkommens der sachliche Gegenwert gewährleistet ist. Und nur dort, wo wir diese Steigerung aus Gründen, deren Behebung außerhalb unseres Bemühens liegt, nicht durchführen können, sind von Zeit zu Zeit Verknappungen eingetreten, die aber in keinem Verhältnis stehen zu dem Gesamterfolg der nationalsozialistischen Wirtschaftsflach. Den gewaltigsten Ausdruck findet diese planmäßige Lenkung unserer Wirtschaft in der Aufstellung des Vierjahresplanes. Durch ihn wird besonders für die aus der Rüstungsindustrie einst wieder zurückströmenden Massen der deutschen Arbeiterschaft eine dauernde Beschäftigung im inneren Kreislauf unserer Wirtschaft sichergestellt. Es ist jedenfalls ein Zeichen dieser gewaltigsten wirtschaftlichen Entwicklung unseres Volkes, dass wir heute auf vielen Gebieten nur sehr schwer gelernte Arbeiter bekommen können. Ich begrüße dies besonders aus dem Grund, weil dadurch mitgeholfen wird, die Bedeutung des Arbeiters als Mensch und als Arbeitskraft in das Licht, richtige Licht zu setzen. Und weil dadurch, wenn auch aus anderen Motiven heraus, die soziale Tätigkeit der Partei und ihrer Verbände auf leichteres Verständnis stößt und eine stärkere und willigere Unterstützung erhält. Wie wir die Aufgaben der Wirtschaft in einem so hohen volklichen Sinn verstehen, wird von selbst die frühere Trennung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinfällig. Auch der neue Staat wird und will nicht Unternehmer sein. Er will nur den Einsatz der Arbeitskraft der Nation insoweit regeln, als es zum Nutzen aller notwendig ist. Er wird den Arbeitsprozess nur so weit beaufsichtigen, als es im Interesse aller Beteiligten sein muss. Er wird dabei unter keinen Umständen versuchen, das wirtschaftliche Leben zu verbeamten. Jede wirkliche und praktische Initiative kommt in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung allen Volksgenossen zugute. Der Wert eines Erfinders oder eines erfolgreichen wirtschaftlichen Organisators ist im Augenblick oft für die gesamte Volksgemeinschaft gar nicht abzuschätzen. Es wird in der Zukunft erst recht eine Aufgabe der nationalsozialistischen Erziehung sein, allen unseren Volksgenossen ihren gegenseitigen Wert klarzumachen. Dem einen zu zeigen, wie unersetzbar der deutsche Arbeiter ist. Den deutschen Arbeiter aber auch zu belehren, wie unersetzbar der Erfinder und der wirkliche Wirtschaftsführer sind. Dass in einer Sphäre solcher Auffassungen weder Streiks noch Aussperrungen geduldet werden können, ist klar. Der nationalsozialistische Staat kennt kein wirtschaftliches Faustrecht. Über den Interessen aller Kontrahenten steht das Gesamtinteresse der Nation, das heißt unseres Volkes. Die praktischen Ergebnisse dieser unserer Wirtschaftspolitik sind Ihnen bekannt. Ein ungeheurer Schaffensdrang geht durch unser Volk. Überall entstehen gewaltige Werke der Produktion und des Verkehrs. Während in anderen Ländern fortgesetzte Streiks und Aussperrungen die Stetigkeit der Nationalproduktionen erschüttern, arbeiten unserem Volk die Millionenmasse aller Schaffenden nach dem höchsten Gesetz, das es für sie auf dieser Welt geben kann, nach dem Gesetz der Vernunft.